Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sie tauchen in Geschichten auf. Sie erzeugen unerträgliche Spannung, vor allem dadurch, dass sie sich nicht so richtig zeigen. Sie kommen, wenn es dunkel wird und still, wenn man allein ist und wehrlos und das eigene Herz wild klopfen hört. Monster. Sie tauchen auf in einer Höhle, vor 37.000 Jahren. Im hintersten Eck eines kleinen Raumes, des letzten Raumes, war an der Wand eine komische Zeichnung, die kannte ich eben noch nicht. Die Höhle von Chauvet, Südfrankreich. Hier wurden die ältesten Malereien Europas entdeckt. Es war ein Mischwesen, halb Mensch, halb Stier. Der Unterleib einer Frau, erstaunlich deutlich gezeichnet für 37.000 Jahre alte Bilder. Und so ein muskulöser Stieroberkörper. Hubert Filser ist Wissenschaftsjournalist. Die Begegnung in der Höhle von Chauvet war ein Impuls für ein Buch über Monster. Der andere Monsterimpuls kam aus nächster Nähe. Meine Tochter, die ist jetzt 8 Jahre, die hat vor 1-2 Jahren so angefangen, wie viele Kinder in dem Alter ja auch, sich zu vergewissern, dass da unterm Bett, hinter der Tür oder irgendwo hinterm Vorhang sich auch wirklich nichts versteckt und ich müsse da immer nachgucken und so weiter. Warum verstecken sie sich? Warum im Dunkel, in der Tiefe? Was wollen sie? Also da ist so ein Wissen um Wesen da, die irgendwas auslösen. Und das ist ja so, dass ja die Kinder nicht wirklich konkrete Angst vor diesen undefinierbaren Wesen haben, sondern einfach etwas ausdrücken wollen, wohl wissend, dass das ganz gut für sie ist. Also dass sie da ihren Ängsten ein Gesicht geben. Daher auch dieser Titel, Menschen brauchen Monster. Hubert Filsers Monsterbuch handelt davon, wie Menschen und Monster sich gegenseitig brauchen. Rudolf Simek erforscht Monster im Mittelalter, die eines gemeinsam haben. Monster sind immer Menschen. Monster sind andere Rassen, andere Völker, die anders ausschauen, anders sich verhalten, was anderes essen und so weiter, aber sind nicht Tiere. Wer seid ihr? Wo seid ihr, ihr Monster? Eingebettet in Geschichten, in möglichst gruselige Geschichten. Am allerbesten, wenn Papa vorliest und man selber gut verpackt und hell erleuchtet im warmen Bett liegt. Und am allerallerbesten tief eingepackt in den großen, starken Arm von Papa. Dann können sie kommen. Auch Rudolf Simek findet Monster in Kinderbüchern ziemlich menschlich. Das Monster ist eigentlich gar nicht so böse, wie es aussieht. Da könnte man vielleicht noch am ehesten den Bogen zum Mittelalter spannen, weil, mein Gott, diese Menschen, diese Hundsköpfigen da, sind die nicht gefährlich, ne? Und dann konnte man sagen, ja, aber das sind immerhin auch Menschen, nicht? Also vielleicht sind sie manchmal gefährlich, aber das sind normale Menschen auch übrigens. Also so groß ist der Unterschied nicht. Und was hilft gegen Monster? Der Experte empfiehlt, sich ihnen zuzuwenden. Naja, einerseits will man die weg haben natürlich, weil sie ja auch Angst auslösen und diese Ängste sind ja nicht klein, also das ist ja wirklich was sehr Existenzielles. Andererseits sucht man das auch. Aber das ist ja auch genau die Situation, die dann, wenn man so will, therapeutisch wirkt, dass man sozusagen in der sicheren Hand im Arm der Eltern oder eines Freundes oder so sich aber dann doch mit diesen Geschichten auseinandersetzt. Kinder brauchen Sicherheit. Aber nicht, um sich zu verstecken, sondern um das Unheimliche und seine Wesen zu erforschen. Man liest ja auch solche Geschichten vor. Also es gibt ja hunderte Kinderbücher, die sich mit Monstern beschäftigen. Das sind ja wirklich auch viele ganz fürchterliche Figuren. Trotzdem wollen die das hören. Menschen brauchen Stärke und Schutz, um Angst vor und Lust auf Monster auszuprobieren. Das beginnt im Kinderzimmer. Es geht weiter im Erwachsenwerden. Weil der Mensch sich seinen Monstern zuwenden will. Ist ja im Kino später auch. Der Erwachsene im Kino macht nichts anderes. Also er sucht sich in einen Ort, wo er weiß, da sind bequeme Kinosessel, da habe ich Popcorn und dann geht's aber so richtig in die Vollen. Also im Endeffekt spielen wir diese Situation ein Leben lang nach. Menschen sind Mischwesen. Sie haben Angst und sind mutig und stark. Das spürt und bewundert schon das Kind bei den Großen und Starken, bei den Eltern, bei Lehrern und Helden, in Geschichten und in der Wirklichkeit. Das Kind spürt Angst und Lust, Es spürt die Spannung. Aber auch die Großen und Starken sind fasziniert von Monstern, und zwar zu allen Zeiten. Bereits in Homers Odyssee und Ilias spielen Monster eine zentrale Rolle. Sirenen und Zyklopen, Sphinx und Minotaurus fordern den Helden heraus und weisen ihm den Weg auf seiner Fahrt über äußere und innere Grenzen hinaus. Im Mittelalter setzen wir die antike Tradition der Monster fort, die wir übrigens heute noch im medizinischen Bereich finden. Wenn Sie in einem medizinischen Handwörterbuch schauen unter Monster, dann geht es um Missgeburten. Das lateinische Verb monstrare bedeutet zeigen, herzeigen, deutend vorweisen. Monstra wurden bewundert und als Vorzeichen verstanden, die über die bekannte Natur hinausweisen. Monster zeigen und verweisen auf Zukünftiges. Daneben bezieht sich der Begriff Monster auf das lateinische monere, warnen. Im Mittelalter warnen Monster den Menschen vor den Folgen des Sündenfalls und vor den Konsequenzen sündhaften Handelns. Der Begriff hat sich aber vom Spätmittelalter in die Neuzeit drastisch verwandelt. Und das ist der Grund, warum wir heute ein bisschen erstaunt vor diesen mittelalterlichen Monstern stehen, die ja eigentlich Wunderwesen, man hat auch Fabelrassen dazu gesagt, die aber für uns fast nichts Angsteinflößendes haben. Mein Lieblingsmonster sind eigentlich die Schattenfüßler, die mit ihrem riesigen känguruartigen Fuß, aber nur einem Fuß, durch Afrika hoppeln geradezu, Tiere jagen können, weil sie sehr schnell sind, und sich zum Mittag zu einer Siesta auf dem Rücken legen und ihren Fuß aufspannen, um sich vor der Sonne zu schützen. Das Mittelalter unterscheidet Dämonen von Monstern. Dämonen sind gefallene Engel und somit böse und schädlich für Menschen. Sie bewohnen gemeinsam mit Satan die Hölle und sollen die Gläubigen vom gottgefälligen Weg abbringen, sie mit Krankheiten und Naturkatastrophen schädigen und schließlich im Fegefeuer der Hölle quälen. Monster dagegen gelten als beseelte, irdische Bewohner weit entfernter Gegenden, deren Andersartigkeit dem Menschen helfen soll, seine Verfehlungen zu erkennen und zu bessern. Darin zeigen sie anschaulich Gottes Schöpferkraft und Allmacht, schreibt Rudolf Simek in Monster im Mittelalter. Ich glaube, dass die Monster ein Kuriositätenkabinett sind, also wo wir erstaunliche Sachen aus aller Welt bewundern können. Bewundern. Und diese Wesen sind wunderlich. Sie sind bestaunenswert. Es zeigt uns, wie breit Gottes Schöpfung ist zum Beispiel und wie komisch Menschen woanders sein können. Monströs ist das Andere, das Fremde, das weit Entfernte. Ohne verständliche Sprache, ohne manierliche Sitten, ohne geordnetes Sozialwesen, ohne raffinierte Speisen und ohne normales Aussehen. Aber egal, ob die jetzt sechs Arme haben oder nur einen Fuß oder so etwas, ist man sich ganz sicher, es handelt sich trotz aller Monstrosität, aller Deformation. Es handelt sich trotzdem um Menschen und die sind als solche zu behandeln, auch in theologischer Hinsicht, also dass man sie nach dem christlichen Missionsauftrag auch taufen müsste. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird den anderen dann die Vernunft als Grundlage menschlicher Natur abgesprochen. Unvernunft rückt sie in die Nähe des Animalischen, also Unbeseelten, also Nichtmenschlichen. Mit Beginn der Neuzeit und mit der Entdeckung Amerikas will man die dortigen Ureinwohner weder bewundern noch bekehren. Man erklärt sie für unvernünftig und versklavt sie. Die Monster der Neuzeit werden andersartiger und gefährlicher, weil die Menschen gefährlicher werden und ängstlicher. Die brutale Eroberung der Welt durch den modernen Menschen ist ein Unternehmen, das bei allen äußeren Erfolgen eine große innere Unsicherheit auslöst. Furcht und Zittern und der Begriff Angst heißen zentrale Werke des Existenzphilosophen Søren Kierkegaard. 1844 beschreibt er den Menschen als Mischwesen. Wäre der Mensch ein Tier oder ein Engel, würde er sich nicht ängstigen können. Da er eine Synthese ist, kann er sich ängstigen. Und je tiefer er sich ängstigt, umso größer ist er als Mensch. Doch nicht in dem Sinne, in dem die Menschen die Angst gewöhnlich verstehen, nämlich als Angst vor etwas Äußerlichem, vor dem, was außerhalb des Menschen liegt, sondern so, dass er selbst die Angst hervorbringt. Für Kierkegaard ist Angst keine Reaktion, sondern eine Kreation. Angst ist kreativ und hat einen tiefen Sinn. Bitte der Angst zuwenden, wünscht sich Hubert Filser. Denn wir leben in einer Angstgesellschaft, aber die wenigsten Leute würden es natürlich so zugeben. Aber wenn wir politische Ereignisse angucken, Kriege, Angst vor Flüchtlingen, wie tief sowas geht, dann spürt man doch, dass da etwas ist, was sozusagen eine Bearbeitung hat. Also wir haben ein ganz großes Maß an Themen, die uns beunruhigen, und wir stellen uns diesen Ängsten viel zu wenig. Der Mensch liest und schaut lieber Monster-Stories und krallt sich dabei im Sessel fest. Bitte weiterspüren, empfiehlt der Monster-Experte. Diese Monster, ich nenne die Seismografen, die beinhalten ja sehr viele Dinge, die man lesen lernen muss, um Informationen zu bekommen, was die Ängste auslöst, um dann etwas zu erfahren, was eigentlich sozusagen für die Gesellschaft, der diese Monster entstammen, dann auch eine Bedeutung hat. Monster werden immer dann gefährlich, wenn man ihnen den Rücken zuwendet, wenn man sie nicht beachtet und wegschiebt. Spannend und wegweisend wird es, wenn man sich dem gefährlichen Unbekannten zuwendet. Also mir geht es um dieses Selbstgewählte, das finde ich immer das stärkere Bild. Also ich selber will im Endeffekt mich einer Gefahr, einer Angst oder irgendwas, was irgendeinem diffusen Gefühl stellen. Und da ist sozusagen die Bewegung auf dieses, was Angst auslöst, zu, ist für mich ein wichtiger Vorgang. Angst ist unerschöpflich, schwindelerregend und Angst ist schöpferisch. Gibt es Menschen ohne Angst? Nein. Doch, im Märchen. Das vierte Stück im Märchenbuch der Gebrüder Grimm handelt von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Er sucht seine Angst, weil er merkt, ihm fehlt etwas Wesentliches. Dabei trifft er alle Arten Monster, aber nicht sich selbst. Wenn dieses Monster fehlt, wenn der eigene Abgrund nicht aufgeht, dann bleibt der Mensch geistlos. Denn Angst, das ist der Grund des menschlichen Geistes und sein Abgrund, schreibt Kierkegaard. Dies ist ein Abenteuer, das jeder Mensch zu bestehen hat. Sich ängstigen lernen, damit man nicht verloren ist. Entweder weil man sich niemals geängstet hat, oder weil man in der Angst versunken ist. Wer aber sich recht ängstigen lernte, der hat das Höchste gelernt. Menschen brauchen Monster. Als Ausdruck ihres Wesens, das ein Gemisch ist aus Leben und Sterben, aus Gefühl und Geist, aus Lust und Angst. Diese so menschlichen wie schöpferischen Kräfte, die besonders wirksam werden, wenn man im Dunkeln ist und allein. Und die das erste bekannte Monsterbild in der Höhle von Chauvet entstehen ließen. Das Besondere am Bildnis in der hintersten Kammer ist daher nicht der Mix aus Stier und Schoß. Besonders am Bild tief in der Höhle und an allen folgenden Monsterabbildungen ist, es ist ein Bild. Menschen bilden Monster nach dem Vorbild der jeweils aktuellen Bedürfnisse. Die zweite große Gattung von Monstern, das sind überdimensionierte Menschen im Endeffekt, Riesengestalten. Sowas wie Godzilla könnte man im weitesten Sinne auch dazu nehmen, aber auch die Riesen in den alten Märchen und Sagen, die haben alle was mit uns zu tun. Das heißt, wir stellen etwas von uns selbst in diesen Monstern dar. Erkenne dich selbst. Also wenn du das Monster anguckst, siehst du einen Teil von dir. Den, mit dem du nicht klarkommst. Den, ja. Den es zu bearbeiten gilt. Den, der dich in eine Richtung lenkt, in der eine Information für dich steckt. Um diese Information zu bekommen und zu verarbeiten, hilft es sich, um seine Monster zu kümmern. Wie es der Zauberer tut in der Kindergeschichte von den fantastischen Tierwesen. Von den fantastischen Tierwesen. Da gibt es ja dieses schöne Koffermotiv von dem Zauberer, der ja weltweit Monster gefangen hat und die alle in seinem Koffer hat. Also sozusagen in einer sicheren Behausung, also aus seiner Sicht zumindest. Er kann aber in diesen Koffer steigen und in dieser Kofferwelt leben die alle und er füttert die. Er kümmert sich um seine Monster. Und die werden alle ganz friedlich. Diese Monster entstehen ja am Anfang in einem Zwischenraum zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Also die Monster- und Götterwelten waren am Anfang eins. Natürlich sind die Monster fern, weit weg, ungreifbar. Das geht ja immer hier um die Erdränder, also die Ränder der bekannten und bewohnten Erde. Also im fernen Indien, im südlichen Afrika, im extremen Norden, dass die Menschen anders sind. Das haben schon die griechischen Reisenden der frühen Antike erlebt, die immer wieder den anderen Menschen identifizieren, indem sie ihm andere Speisegewohnheiten zum Beispiel zuschreiben. Nicht? Das älteste dieser Wundervölker sind die Lotusblütenesser bei Homer. Hubert Filser über die zahllosen Monsterfiguren, die aus menschlicher Angst und Lust entstanden sind. Und die so unterschiedlich und reichhaltig wie die menschliche Geschichte sind. Es gibt Monster aus der Natur, die stehen für so hohe Urkräfte, Godzilla, King Kong oder auch Nessie aus dem Loch Ness. Dann gibt es die erschaffenen Monster, Frankenstein, Terminator, die Cyborgs. Also die haben wir in dem Glauben kreiert, dass wir sie kontrollieren können. Also das ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte des Menschen, dass er natürlich ein bisschen mehr mit diesem Monsterhösen spielt. Also auch mit dem in sich, Monster in sich. Das beginnt im 19. Jahrhundert. Der Mensch dringt immer weiter vor ins Unbekannte. Er entdeckt nicht nur äußere Welten, sondern auch die eigene Innenwelt. Geist und Fantasie werden aktiv, vorstellende Kräfte leben auf und werden ungeheuer kreativ. Angst und Faszination entwerfen immer neue Gestalten. Dieser Blick nach innen ist ein neuer Blick. Der kam halt im 18., 19. Jahrhundert verstärkt auch, natürlich auch nochmal verstärkt durch die Erkenntnisse der Psychoanalyse. Im Endeffekt ist es etwas, wo der Mensch auch sozusagen vom Medizinischen her sich auf den Weg nach innen macht. Er traut sich, den Körper zu öffnen. Damit wird ja auch eine Grenze überschritten. Und immer wenn Grenzen überschritten werden, tauchen Monster auf. Darf der Mensch den Körper öffnen und in ihn eindringen? In den Körper der Erde? In den eigenen Körper? Was geschieht, wenn er Grenzen systematisch überschreitet, wenn Dinge zum Leben erwachen, sichere Formen sich auflösen? So aus dem 15., 16. Jahrhundert, also wo die Menschen so angefangen haben, ernsthafter Bergbau zu betreiben, dass man irgendwie denkt, man hat die Mutter Erde verletzt, darf man das? Der Beginn der Naturschutzbewegung, also man zerstört Natur, da hängt ein, man beutet aus und verändert, wühlt in der Erde. Das ist der Braunkohletagebau. Das sind diese Riesenminen in Australien, wo es dann hunderte Meter tief geht. Das sind irgendwelche Chemie-Seen. Das sind wie Wunden. 2018 ist er 200 Jahre alt geworden. Der Stoff, aus dem eines der berühmtesten modernen Monster gemacht wurde. Frankenstein oder der moderne Prometheus. 1818 veröffentlicht von Mary Shelley, erzählt vom Überschreiten einer der elementarsten Grenzen des Menschen. Dr. Frankenstein erschafft eine Kreatur, die monströs wird aufgrund der Schwäche ihres Schöpfers. Frankenstein ist meines Erachtens eine super moderne Figur. Also dieses Thema, dass wir zum Schöpfer werden und dass wir uns um unsere Schöpfungen nicht kümmern, um unsere technischen Errungenschaften, künstliche Intelligenz, wäre das aktuelle Schlagwort. Das ist eine wichtige Botschaft, die in den Monstern, in den heutigen, dahin steckt. Dr. Frankenstein schafft ein Monster, indem er sich seiner Verantwortung für sein Werk und sein Wesen entzieht. Entsetzt und überfordert verstößt der Doktor seine eigene Schöpfung, woraufhin sie zum mordenden Monster mutiert und eine Orgie der Gewalt entfesselt. Als sich die beiden zuletzt und hoch oben auf einem Alpengletscher begegnen, klagt das verzweifelte Monster seinen ratlosen Schöpfer an. Bedenke, ich bin ein Werk deiner Hände. Eigentlich sollte ich dein Adam sein, aber ich bin der gefallene Engel, den du aus dem Paradies vertreibst und elend machst. Glaube mir, Frankenstein, ich war anfangs nicht böse. In meiner Seele wohnten Güte und Liebe. Aber ich bin allein. So furchtbar allein. Du, mein Schöpfer, verabscheust mich. Und deine Mitmenschen hassen und verfolgen mich. Wir haben ja die Möglichkeit, uns um unsere eigenen Erfindungen, also Kreationen, zu kümmern. Also wir können künstliche Intelligenz gestalten. Wir können uns mit Auswüchsen wie Google auseinandersetzen. Du hast es in der Gewalt, mich versöhnlich zu stimmen, warnt die Kreatur Frankensteins ihren Schöpfer. Und die Welt von einem Ungeheuer zu befreien, das nicht nur dich und die Deinen, sondern auch tausende anderer im Wirbelwinde seines Zornes zermalmen kann. Love Your Monsters empfiehlt der Soziologe Bruno Latour 2013, damit sich das monströse Drama Frankensteins nicht wiederholt in aktuellen Schöpfungen wie Klimawandel, Gentechnik und künstlicher Intelligenz. Hubert Filser ist sicher, Monster brauchen Menschen. Und wehe, man verweigert sich. Aktuell gibt es eine Flut von Zombie-Filmen. Zombies sind die ersten Massenmonster, also die nicht mehr einzeln auftreten. Das klassische Monster ist ja eher eine Einzelfigur. Und jetzt mit den Zombies hat man eine Massenfigur. Also die sozusagen dieses Seelenlose, dieses Ausgezehrte, dieses Fremdbestimmte, nur noch auf Verzehren ausseiende Wesen wunderbar darstellt. Die Angst wächst. Im Dunkel und allein löst sich die helle gemeinsame Sicherheit auf. Das selbstbewusste Ich löst sich auf. Jeden Abend führt das Einschlafen so nah wie möglich an den Tod. Aber man stirbt nicht, sondern schläft ein und träumt von einem Monster, das ein Gott ist, der eine stumme Putzfrau liebt. In The Shape of Water hat Guillermo del Toro so eine Monsterliebe verfilmt und dafür den Oscar gewonnen. So dieses feinere Gespür letztlich, das ist eine Sache, die in so Filmen wie Shape of Water wahnsinnig schön herauskommt. Also es ist eine Außenseiterfigur, die spricht ja nicht, also kommuniziert halt mit diesem Wesen, weil sie da irgendwas spürt und weil sie die Anmut und Schönheit hinter dieser schrecklichen Fassade erkennt. Hinschauen, das ist für mich der Akt der Liebe. Wenn du mich siehst, erkennst du an, ich existiere. Siehst du mich liebevoll an, dann tauche ich auf aus dem Beliebigen. In meinem Film ist das Monster ein Gott. Aber das sieht nur die stumme Putzfrau, weil sie das Monster liebt. So Guillermo del Toro in einem Interview. Ja, man kann lieben, die Schöpfung und ihre Geschöpfe. Man kann sich kümmern, um sich selbst und um die anderen Geschöpfe und Schöpfungen. Man kann lieben und sich kümmern, um das, was man zum Leben erweckt. Und erscheint es noch so anders als man selbst. Aber für ein wahres Happy End kümmern sich Monster und Mensch umeinander. Das ist eine wahnsinnig schöne Szene, als sie dann gemeinsam im Wasser verschwinden. Aber sie weiß ja nicht, was sie da erwartet. Also sie muss vertrauen. Und auf wen vertraut sie? Eigentlich auf sich selber. Nur deswegen weiß sie, dass sie da gehalten und gefangen wird. Ich meine, jetzt haben wir wieder dieses interessante Motiv. In dem Fall erhält das Monster sie sozusagen schützend. Das Monster kann einen offensichtlich auch in den Arm nehmen. Frank Schüre suchte Monster und fand menschliche Abgründe. Das war ein Radiowissen zum Umgang mit dem Furchtbaren menschlicher Schöpfung. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Susanne Herzig. Es sprachen Laura Mehr, Andreas Tobias und Johannes Hitzelberger. Redaktion Bernhard Kastner.